dreckigen Magdeburger, Mann! Was wolltet ihr von uns, hä? Was wollt ihr überhaupt von uns, Mann? Fickt euch, ihr dummen Schwurteln! Kommt dran, Mann! Wenn ihr wollt, kommt nach Trotha! Wir boxen euch die Fresse ein, ihr Schwurteln! Deine Mutter spaß, Magdeburger Hurensohn, ihr wollt uns zerstören? Na dann kommt doch, kommt schon! Baseballschläger in die Fresse, Blutspritzer deiner Nase, keine Bahn, keine Gnade, einfach nur zuschlagen! Alle gegen Magdeburg, immer wieder Schläger rein! Magdeburger Spasten, mach die Fresse auf den Bordstein! Meine Leute stecken dir die Flaschen deinen Mund rein, danach treten sie dir nacheinander dein Gesicht ein! Wir brauchen keine Springerstiefel, keine Knarre, leg die Waffen nieder! Magdeburg gegen Halle! Los, wir wollen ins Rotter kommen und bringen deine Leute mit! Die einzigen, die deine Mutter ficken, sind die Unit! Die Unit Oberhaupt! Mit nur einem Ziel, euch in unseren leichten Säcken durch ganz Trotha zu ziehen. Ihr schlagt unsere Frauen, Mann, ihr seid die letzten Fotzen. Kommt in unser Viertel, dann werden wir euch boxen. Magdeburg, Magdeburg, kommt nach Trotha. Magdeburg, Magdeburg, weg deine Mutter. Magdeburg, Magdeburg, lasst Feinde sein. Magdeburg, Magdeburg, Atzenschlägereien. Magdeburg, Magdeburg, kommt nach Trotha. Magdeburg, Magdeburg, weg deine Mutter. Magdeburg, Magdeburg, lasst Feinde sein. Magdeburg, Magdeburg, Atzenschlägereien. Zyankali Beats, Zyankali, zerstört euer Leben. Ich will Blut sehen, Tritte und Hiebe geben. Zyankali Beats, nimm die Kapsel in den Mund, beiß drauf und dein Schreien ist verstummt. Magdeburger, was willst du? Willst du Stress, dann komm zu mir und bring deine Atzen mit. Ich hab meine Atzen hier. Nehmt euch die Nacht, wir drücken euch zu Boden. Und steht einer wieder auf, kommt die nächste Woche geflogen. Haut den Magdeburger um, haut den Magdeburger um. Wir schlagen euch die Köpfe ein und ihr zuckt nur noch rum. Seht ihr den Hass? Blut vergießen. An diesem Tag wird viel Blut fließen. Ihr versucht zu rennen, bis ihr in einer Katze steht. Und ihr die Bullen kommen, ist es für euch zu spät. Kommt nach Trotha! Magdeburg, Magdeburg! Fick deine Mutter! Magdeburg, Magdeburg! Lasst Feinde sein! Magdeburg, Magdeburg! Atzenschlägereien! Magdeburg, Magdeburg! Kommt nach Trotha! Magdeburg, Magdeburg! Fick deine Mutter! Magdeburg, Magdeburg! Lasst Feinde sein! Magdeburg, Magdeburg! Atzenschlägereien! Magdeburg, Magdeburg, fick deine Mutter. Magdeburg, Magdeburg, lasst Feinde sein. Magdeburg, Magdeburg, Atzenschlägereien. Magdeburg, Magdeburg, kommt nach Trotha. Magdeburg, Magdeburg, fick deine Mutter. Magdeburg, Magdeburg, lasst Feinde sein. Magdeburg, Magdeburg, Atzenschlägereien.